zur Unterstützung des Appells der gemeinsamen Konferenz der Regierung und der Parteien und Organisationen der TVRK gaben der Leiter des Zentralen Ständigen Sekretariats der Gesellschaft der gewerbetreibenden koreanischen Jugend in Japan, der Vorsitzende des Vereins koreanischer Gesellschaftswissenschaftler in Japan, der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Literatur- und Kunstschaffenden in Japan und der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Verbandes koreanischer Studenten in japanischen Universitäten am 21. Januar jeweils eine Stellungnahme ab. Sie hoben hervor, sie halten den Appell der Regierung und der Parteien und Organisationen der TVRK zur konsequenten Durchsetzung der Aufgaben für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die Marschall Kim Jong-un am ersten Morgen des neuen Jahres in seiner Neujahrsansprache gestellt habe, für ein Aktionsprogramm der Nation und unterstützen den Appell voll und ganz.